mezzo tief. In jeder Freude, in jeder Lust, so tief, erscheint so hell und tief. Ach, was ist das für ein böser Gast? Ach, was ist das für ein böser Gast?